2. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sandra Schmidt. Vor Weihnachten von Frieda Schanz. O, die Stadt heut, die Stadt voll Lichterschwaden, veilchenzart, dämmermatt stehen die großen Fassaden. Keckes Händlergeleier, wo die Ströme vorübergehen, durch die Luft wallen Schleier, genadelt von Feen. Liebe Käufe ans Herz gepresst, mittreiben, mittreiben, als wäre die Welt ein Fest, lockt's hinter den Scheiben. Sieh nur die Goldperlenketten, die die Wagen und Bahnen ziehen, das Herz singt, im Lärm sich zu retten, Christmelodien. Wo heut ein Bittender steht, möcht sich's halten lassen. Waldodem, Gottodem weht durch die Christbaumgassen. Der Mond wie ein Christrosenblatt, frisch vom heiligen Christ. O, die Stadt heut, die Stadt, die so verzaubert ist. Ende von Vor Weihnachten.